Erster jeder Mensch soll der Regierung gehorchen. Denn jede Regierung kommt von Gott. Gott hat sie eingesetzt. Zweiter, wer der Regierung nicht gehorcht, lehnt sich gegen Gottes Ordnung auf. Diese Menschen werden bestraft werden. Dritter, Regierende machen keine Angst für gute Taten. Sie machen Angst für böse Taten. Willst du keine Angst vor der Regierung haben? Dann tu Gutes, und sie wird dich loben. Vierter, die Regierung ist Gottes Diener für dein Wohl. Wenn du Böses tust, dann fürchte dich. Sie hat Macht zu strafen. Sie ist Gottes Diener. Sie straft Menschen, die Böses tun. Fünfter, darum musst du ihr gehorchen. Nicht nur wegen der Strafe, sondern auch weil dein Gewissen es sagt. Sechster, darum sollt ihr auch Steuern bezahlen. Denn sie sind Gottes Diener. Sie tun diese Arbeit für Gott. Siebter, gebt jedem, was ihm zusteht. Zahlt Steuer, wem Steuer zusteht. Zahlt Zoll, wem Zoll zusteht. Gebt Respekt, wem Respekt zusteht. Gebt Ehre, wem Ehre zusteht. Achter, seid niemandem etwas schuldig. Außer, dass ihr einander liebt. Wer seinen Nächsten liebt, erfüllt das Gesetz. Neunter, die Gebote sagen, du sollst keinen Ehebruch begehen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nichts von anderen wollen. Alle diese Gebote sind in einem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, Rasse 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Darum ist die Liebe das ganze Gesetz. Elfter, ihr wisst, welche Zeit es ist. Es ist Zeit, aufzuwachen. Unsere Rettung ist jetzt näher. Sie ist näher als am Anfang unseres Glaubens. Zwölfter, die Nacht ist fast vorbei. Der Tag kommt bald. Lasst uns die bösen Taten lassen. Lasst uns die guten Taten tun. Dreizehnter, lasst uns anständig leben, wie am Tag. Nicht mit wilden Festen und Trinken. Nicht mit Unzucht und Ausschweifung. Nicht mit Streit und Neid. 14. Sondern lebt wie der Herr Jesus Christus. Folgt nicht euren schlechten Wünschen.